Die Computerspielbranche überflügelt mittlerweile die Musikbranche, überflügelt Hollywood, die Filmindustrie. Der E-Sport ist ein Teil dieser Computerspielbranche und nicht gerade ein unwichtiger. Dem Ganzen sind im Moment eigentlich keine Grenzen nach oben gesetzt. Die neuen Helden, Profi-Computerspieler, erobern die Welt. Eine Sendung von Nick Schader. E-Sport. Eine Abkürzung für den Begriff elektronischer Sport. Er bezeichnet den Wettkampf im Austragen von Computerspielen. Durchgeführt werden die Wettkämpfe auf nationaler und internationaler Ebene. Die Turniere finden meist im Internet statt. Zum Abschluss der Wettkampfsaison organisieren die Profiligen aber jedes Jahr auch große Finalturniere mit Publikum, zu denen die weltbesten Spieler eingeladen werden. Vor fast genau 50 Jahren wurde in Amerika das erste Computerspiel der Welt entwickelt. Doch aus dem Spiel ist längst ernst geworden. Immer mehr junge Menschen leben heute schon davon, als Computerprofispieler um die Welt zu reisen, von Turnier zu Turnier. Beim Finale der Computer-Profiliga NGL1 in Berlin. Das Turnier wird von den Spielern gerne als Champions League des E-Sport bezeichnet. Die vier weltbesten Mannschaften der abgelaufenen Saison wurden zum Finale eingeladen. Auch das Team von Alexander Müller. Er managt das Profiteam SK Gaming. Ständig klingelt sein Telefon. Kein Wunder, der 32-jährige Kölner ist so etwas wie der Uli Hoeneß des Computersports. Seit 10 Jahren leitet er das Profiteam von SK Gaming. So angefangen hat der E-Sport eigentlich damit, dass sich 5 Spieler zusammengefunden haben und gesagt haben, wir spielen zusammen. Sie haben also selbst die Teams gegründet. Damals war überhaupt kein kommerzieller Gedanke dahinter. An Sponsorships oder sowas hat keiner gedacht, sondern es ging einfach darum, zusammen zu spielen. Dass daraus dann nach und nach das entstanden ist, was wir heute E-Sport nennen, hat sich quasi aus sich selbst dynamisch so entwickelt. Und so ist der Computersport seit seinen Anfängen Jahr für Jahr immer größer und professioneller geworden. Ein Novembertag im Kongresszentrum Tanzbrunnen in Köln. Unzählige bunte Scheinwerfer an der Decke und an den Wänden zucken durch den großen Saal. Überall flimmern Leinwände. In der Mitte der großen Halle stehen unzählige vollbesetzte Stuhlreihen, wie in einem Theater. Außen an den Wänden zahlreiche Computerspielautomaten der neuesten Generation, die von Jugendlichen belagert werden. Man fühlt sich wie in einer überdimensionalen Multimedia-Disco. Aber hier geht es nicht ums Tanzen. Denn die mehr als 1000 meist sehr jungen Zuschauer sind gekommen, um das Computerturnier der Electronic Sports League, also der elektronischen Sportliga, mitzuerleben. Die Halle ist ausverkauft. Die Zuschauer sitzen gebannt in den Sitzreihen vor der großen Bühne und immer wieder springen sie auf, um gelungene Aktionen der Spieler zu bejubeln. Eine Stimmung wie im Fußballstadion, obwohl doch die Wettkämpfe nur virtuell stattfinden. Das stört die jungen Zuschauer anscheinend überhaupt nicht. Im Gegenteil, ob virtuell oder real, das spielt für diese Generation keine Rolle mehr. Computerspiele faszinieren die Massen weltweit, so der Medienpsychologe Kai-Uwe Weidlich. Weil natürlich Computerspiele für den Heranwachsenden und seine Fantasie ungeheure Möglichkeiten bieten. Man kann sich in Welten entfalten, in die man offline überhaupt gar nicht eintreten kann. Ne? Das heißt, für die Kinder und Jugendlichen setzt sich der natürliche Spieltrieb, der ja in jedem Kind und jedem Jugendlichen innewohnt, einfach im Netz fort und kann sich dort unter optimalen Bedingungen entwickeln, weil eben Szenarienmöglichkeiten gegeben sind, die man sonst nicht so erreichen kann. Die Turniere in der virtuellen Welt sehen dann so aus. Auf der Bühne in der großen Turnierhalle sieht man keine schwitzenden Sportler, sondern nur 2 ziemlich junge Typen, die regungslos vor ihren Computern sitzen und auf eine Tastatur oder einen Joystick einhacken. Meist sitzen die Spieler in schalldichten Glaskabinen, damit ihre Konzentration nicht gestört wird. Über den Spielern eine riesige Leinwand, auf der das Wettkampfgeschehen übertragen wird. Beim Turnier der Profiliga ESL läuft gerade das Halbfinale im Actionspiel Counter-Strike. Hier werden die deutschen Meister im Computersport ermittelt, in verschiedenen Disziplinen, wie Turnierdirektor Jan-Philipp Reining erklärt. Die ESL ist das Pendant der Bundesliga für den elektronischen Sport. Also was jetzt die Bundesliga für den Fußball ist, sind wir für den elektronischen Sport. Wir haben halt nur nicht eine einzige Sportart, also nicht nur Fußball, sondern E-Sport teilt sich halt auf in sehr viele verschiedene Spiele mit den verschiedenen Genres. Da gibt es die Sportspiele, die Strategiespiele, die Rennspiele oder halt auch die Actionspiele. Und das decken wir halt alles zusammen unter einem großen Dach der Electronic Sports League ab. Der E-Sport hat in den letzten Jahren weltweit einen wahren Boom erlebt. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Die Zuschauerzahlen und auch die Preisgelder sind regelrecht explodiert. Allein hier bei diesem Turnier in Köln geht es um 160.000 Euro Preisgeld. Es wird alles immer größer, selber noch, als wir selber erwartet hätten. Und auch die Strukturen der Spieler und der Teams, die sich entwickelt haben, werden auch immer professioneller. Es gibt die ersten GmbHs, die sich um die Teams gegründet haben oder auch als Verein. Und da bilden sich halt die Strukturen heraus, wie sie auch vom normalen Sport von den Clubs her bekannt sind, dass halt die Organisationen auch ihre Nachwuchsspieler heranholen, um die langsam aufzubauen und dann an den professionellen E-Sport ranzuführen. Kein Wunder, dass weltweit immer mehr junge Spieler ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Wer erfolgreich spielt, könne auf der Computertour sogar reich werden, sagt Teammanager Alexander Müller. Also da liegt locker 1 Million Euro an Preisgeld, die es zu verdienen gilt. Das fängt an jetzt auf der CeBIT. Ich denke mal so 250.000, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. 300.000 werden das schon sein. Zur Games Convention wird es sicherlich nochmal 100 bis 150, 200.000 geben. Also so zieht sich das durch. Wir haben dann noch ein Turnier in San Jose, wir haben noch ein großes in Paris. Man ist ganz schnell bei der Million. Es ist wie im echten Sport. Computerspieler, die in der Weltrangliste oben platziert sind, haben gut dotierte Werbe- und Sponsorenverträge. Sie tragen Mannschaftstrikots, auf denen nicht nur drei Streifen, sondern auch die Logos ihrer Sponsoren prangen. Was man bisher nur von Fußball- oder Tennisstars kannte, wurde auch auf den Computersport übertragen. Die Grenzen zwischen virtueller und echter Welt, sie sind im E-Sport teilweise nicht mehr vorhanden, sagt der Medienpsychologe Kai-Uwe Weidlich. Natürlich können Sie inzwischen auch auf virtuellen Fußballfeldern Bandenwerbung buchen. Das wäre dann natürlich nicht mehr der klassische Sponsoring-Bereich, sondern eher schon der klassische Werbebereich. Das sind alles Strukturen, die tatsächlich 1:1 ja aus dem realen Leben übernommen werden. Das heißt, es macht natürlich noch, was die Größe der Zielgruppe betrifft, einen großen Unterschied im Moment. Aber theoretisch können Sie Ihre Bandenwerbung, die Sie früher im Stadion gebucht haben, inzwischen auch in virtuellen Fußballstadien buchen. Der Begriff Sport mag im Zusammenhang mit Computerspielen auf den ersten Blick irritieren. Tatsächlich sind aber viele Experten der Meinung, dass der E-Sport diesen Namen durchaus zurecht trägt. Denn auch im Computersport geht es um den Wettkampf mit anderen, um hartes Training und am Ende um Sieg und Niederlage. Kai-Uwe Weidlich hat in den letzten Jahren zahlreiche Untersuchungen zum Phänomen E-Sport durchgeführt. Es gibt auf der ganzen Welt schon mehrere Länder. Ich weiß, dass es inzwischen ein europäisches Land gibt, das ist Bulgarien, die E-Sport tatsächlich als Sport anerkannt haben. Also das hat dort den gleichen Status, wie wenn sie Fußball oder Tennis oder sowas spielen. In Deutschland wehrt man sich dagegen noch. Also das dafür zuständige Nationale Olympische Komitee weigert sich bisher, E-Sport anzuerkennen. Die stehen so ein bisschen auf dem Standpunkt, dass man schwitzen muss beim Sport. Sonst ist es kein richtiger Sport. Wobei, da muss ich mich auch fragen, sowas wie Schach ist ja auch als Sport anerkannt und es wird in Ligen organisiert. Natürlich kommt man beim Schach auch ins Schwitzen, aber ich glaube, bei so einem intensiven Bearbeiten eines Joysticks kommen sie noch mehr ins Schwitzen. Apropos Joystick. Je nach Disziplin nutzen die Spieler eine Art Joystick oder Tastatur und Maus gleichzeitig. Und natürlich haben Profispieler dafür auch Profi-Equipment. Was sich ein normaler Computernutzer wahrscheinlich nicht vorstellen kann, zwischen Computermäusen gibt es riesengroße Unterschiede. Und Computerspieler, zumindest im Profibereich, sind da mindestens genauso wählerisch wie Tennisprofis bei der Auswahl ihres Schlägers, meint Daniel Holthus, einer der besten deutschen Computerspieler. Er hat jahrelang gesucht, um seine Traummaus zu finden. Bei der Maus ist zum Beispiel die Form, die Tasten, der Sensor, es muss alles stimmen, die muss perfekt gleiten auf dem Mauspad. Von daher legen Gamer sehr viel Wert darauf und ist zu Recht, weil es doch irgendwie dann das Arbeitsgerät ist und das muss nun mal stimmen. Die Parallelen zwischen E-Sport und echtem Sport sind vielfältig. So ist auch der Computersport seit einigen Jahren in Profiligen organisiert. Es gibt Weltmeisterschaften ebenso wie Nationalmannschaften oder eine Bundesliga. Und mehrstündiges tägliches Training gehört für Computersportler auch schon längst zum Alltag. Daniel Holthus, Spielername Mio, hat eigentlich nie geplant, Computerprofi zu werden. Es sei einfach so passiert, erzählt er am Rande eines Turniers in Berlin. Also bei mir fing alles damit an, dass ich gerne gespielt habe und viel gespielt habe und irgendwann anfing, Turniere zu spielen, Online-Cups, und habe dann die deutsche Qualifikation gewonnen für die WM in Korea. Das war im Oktober 2003. Also ich stand vor dem Abitur 11. oder 12. Klasse und ich habe gerne und viel gespielt, nebenbei immer in die Schule gegangen. Also das konnte ich alles ganz gut unter einen Hut bringen. Die Rede davon, das Vollzeit zu machen, war eigentlich nie. Das kam erst später, die Idee, und ich habe eigentlich während meiner Schulzeit auch die meisten Titel gesammelt schon. In den darauffolgenden Jahren wurde Daniel 6-mal nacheinander deutscher Meister. Wenn Mio heute irgendwo bei Turnieren antritt, trägt er immer sein offizielles Mannschaftstrikot mit zahlreichen Werbebannern und Aufnähern verschiedener Firmen. Ganz so, wie man es von Profis auch in anderen Sportarten kennt. Wovon andere Teenies vielleicht nur träumen, ist für Daniel also längst Realität geworden. Er ist Computerprofi. Also Sponsoring streckt sich über weite Teile eigentlich im Team. Es fängt mit Ausrüstung an, mit Prämien, mit Spielergehältern, Reisekosten, Übernahmen und Hotelkosten. Also ich denke, wenn man sehr erfolgreich spielt, ist es heute schon möglich, in Deutschland davon zu leben. Die wenigsten wagen das, weil man doch dann schon sehr gut spielen muss und immer an der Spitze sein sollte. Daniel Holthus ist 23, hat blonde, lange Haare und sieht jünger aus, als er ist. Das Computerspiel Warcraft ist seine Spezialität. In dem Mittelalter-Strategiespiel geht es darum, neue Ländereien zu besiedeln, Bodenschätze abzubauen, Truppen aufzubauen und das so schnell wie möglich, um dann im richtigen Moment den gegnerischen Spieler niederkämpfen zu können. Es geht hier aber mehr um Strategie als um rohe Gewalt. Blut ist im Spiel keines zu sehen. Um die Truppen zu bewegen oder möglichst schnell Bodenschätze abzubauen, nutzt Mio Tastatur und Maus gleichzeitig. In einer rasenden Geschwindigkeit. Bei einigen Turnieren hat man genau nachgemessen, welche körperliche und geistige Leistung die Spieler erreichen können. Das Ergebnis? Spitzenspieler schaffen bis zu 500 Aktionen pro Minute. Eine Meisterleistung des Gehirns, so der Medienpsychologe Kai-Uwe Weidlich. Und diese Tatsache räume mit dem Vorurteil auf, dass Computerspielen dumm mache. Auf gar keinen Fall. Ich würde sogar im Gegenteil sagen, dass bestimmte Computerspiele zumindest motorische Intelligenz, Kombinationsvermögen, Reaktionsvermögen durchaus trainieren können. Ich kann da auch ein kleines Beispiel dazu erzählen. Ein bekannter Fluglehrer, der seit Jahren Jugendliche im Segelfliegen ausbildet, kann deutlich feststellen, dass durch dieses Vortraining der Jugendlichen am Flugsimulator die viel, viel schneller zum Alleinflug kommen als noch vor ein paar Jahren. Das heißt also, da geht durchaus auch ein Training sowohl der motorischen als auch geistigen Fähigkeiten einher. Daniel Holthus alias Mio wohnt seit kurzem in Köln, dort wo auch seine Teamzentrale ist. Seine Mannschaft SK Gaming hat im Computersport einen ähnlichen Stellenwert wie Real Madrid im Fußball. In Köln hat die Mannschaft sogar ein richtiges Trainingszentrum mit zahlreichen Computern. Dort werden Trainingslager abgehalten und so bereiten sich die Spieler auf die nächsten Turniere vor. 40 Spieler sind bei der Mannschaft unter Vertrag. Fast alle gehören zur Weltspitze. Darunter Spieler aus Deutschland, aber auch aus Schweden, Südkorea oder den USA. Feste Spielerverträge gehören im E-Sport längst zum Alltag, erklärt Teammanager Alexander Müller. Es gibt so ein Guinness-Buch der Rekorde, gibt es auch für den E-Sport. Und da ist SK Gaming aufgeführt als das Team, das als erstes einen Spieler veräußert hat für Geld. Das war im Jahr 2004, haben wir den Spieler Ola Mohm, Norweger aus unserem Counter-Strike-Team aus Skandinavien, den haben wir verkauft an ein anderes Team. Und das war eigentlich so der Grundstein für das, was wir heute den Transfermarkt im E-Sport bezeichnen. Spieler haben Verträge, sind mit den Verträgen an ein Team gebunden und die Verträge haben eine Laufzeit. Auch im Rahmen der Computermesse CeBIT in Hannover finden jedes Jahr große Computerwettbewerbe statt. Nicht ganz zufällig. Die Profi-Computerspieler sind die Werbezugpferde für viele Computerhersteller. Die Porträts von bekannten Spielern zieren nicht selten die Verkaufsverpackungen von Computerzubehör. Dies zeigt sich ganz deutlich auch am Stand einer großen Grafikkartenfirma. Der absolute Star der Szene hat sich angekündigt. Jonathan Wendell aus den USA. Spielername Fatality. Auf großen Plakaten prangt das Konterfei des Amerikaners. Schon lange vor Beginn der Autogrammstunde mit anschließendem Showwettkampf stehen bestimmt 100 Fans am Stand der Computerfirma, die Jonathan Wendell eingeladen hat. Ein Auftritt wie ein Superstar. Dann betritt der 27-Jährige mit den blonden kurzen Haaren die Bühne. Spieler wie Jonathan werden von ihren Fans gefeiert wie Popstars. Der 27-Jährige ist in den letzten Jahren 12-mal Weltmeister in verschiedenen Computerspielen geworden. Und er hat als weltweit Erster bewiesen, dass man heutzutage mit Computerspielen reich werden kann. Ich habe 1999 mein erstes Profiturnier gespielt. Damals war ich 18 und habe dort $4.000 gewonnen. Dann bekam ich die ersten Sponsorenverträge, kam in die Nationalmannschaft und wurde Weltmeister. In den letzten Jahren habe ich allein durch Preisgelder etwas mehr als $500.000 gewonnen. Mittlerweile hat Jonathan sogar seine eigene Computerfirma gegründet. Er vertreibt Computerzubehör wie Kopfhörer und Tastaturen speziell für Profispieler. Turniere spielt er nur noch zur Show. Mit seiner Firma verdient er nach eigenen Angaben mittlerweile deutlich mehr Geld als durch Preisgelder. Um einen normalen Job außerhalb der Computerszene muss sich Jonathan nicht mehr kümmern. Er hat ausgesorgt. Das war immer mein Ziel. Ich wollte nie einen normalen Bürojob haben. Ich wollte das nie und musste das auch nie machen. Ich denke, der einzige geregelte Job, den ich je hatte, war die Schule. Im anschließenden Showwettkampf dürfen Jonathans Fans gegen ihr Idol antreten. Für viele der meist männlichen jungen Besucher geht damit ein Traum in Erfüllung. Okay, jetzt mal kurz, wer möchte alles gegen John spielen? Wollt ihr 2 Minuten? Ja! So, 2 Minuten und der nächste Challenge. Aber nur wer über 18 ist, darf an den Computer. Denn hier wird kein Strategiespiel gespielt, sondern es geht hart zur Sache im Actionspiel Quake. Eines dieser Spiele, das als Killerspiel immer wieder in der Kritik stand. Doch diese Diskussion hört hier niemand gern. Denn die Computerfans halten es für völlig falsch, dass einem Computerspiel die Schuld an schweren Straftaten gegeben werden soll. Und auch der Medienpsychologe Kai-Uwe Weidlich bezweifelt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Gewalttaten und Computerspielen gibt. Das Herstellen solcher direkten kausalen Zusammenhänge ist Unfug, muss man ganz klar sagen. Das ist reiner Unfug. Wenn jemand behauptet, dass es ausschließlich auf der Basis vom Ausführen von Computerspielen, von gewalttätigen Computerspielen zu solchen Handlungen kommt, das ist Mist. Das konnte mir bis jetzt in der Form keiner beweisen und das würde auch allem widersprechen, was wir über das generelle Gewalt Ausüben von Jugendlichen und das Sozialverhalten wissen. Auch Weltmeister Jonathan Wendell kennt die Diskussion um die Killerspiele. Ein Begriff, den in der Spielerszene übrigens niemals jemand benutzen würde. Auch für Jonathan steht fest, dass am Computer keine Aggressionen entstehen, sondern abgebaut werden. Computerspielen ist kein Problem, es ist viel eher eine gute Sache für die Gesellschaft. Ich weiß, dass die schweren Straftaten in den USA zurückgegangen sind, seit Computerspiele populär wurden. Die Kritiker ziehen einfach den Schluss, das Kind, das straffällig wurde, war ein Spieler. Aber 90% aller Kinder heutzutage spielen nun mal Computerspiele. Es gibt also nur eine 10%ige Chance, dass ein straffälliges Kind vorher nicht gespielt hat. Genauso könnte man auch den falschen Schluss ziehen, Baseball sei schuld, wenn ein Straftäter zufällig Baseballspieler war. Bei den Computerprofis sind die World Cyber Games jedes Jahr einer der Turnierhöhepunkte. Ende 2008 wurden sie erstmals in Deutschland ausgetragen. Eine riesige Halle der Kölner Messe ist Schauplatz der Wettkämpfe. Und die Größe des Events sprengt alles, was es in Deutschland bisher im Computersport zu sehen gab. Mehrere tausend Zuschauer und zahlreiche Fernsehstationen von überall her sind nach Köln gekommen, um das Turnier live zu erleben. Die Geschwindigkeit, mit der die Spiele auf der Leinwand stattfinden, würde jeden Nichtkenner sofort überfordern. Unvorstellbar schnell zucken die Spielfiguren über die Leinwand. Dabei steuert jeder Spieler gleichzeitig bis zu 50 oder 60 Figuren im Spiel. Dementsprechend rasend sind auch die Kommentare der Reporter, die die Spiele fürs Internet kommentieren. Man versteht, auch als Außenstehender, dass hier Deutsch gesprochen wird. aber irgendwie ist es doch eine ganz eigene Computersprache. Da wird jetzt auf jeden Fall ein Hitball holen, genau das hat er gemacht jetzt hier mit seiner Naga. Immer noch kein Townporter, also er will hier wirklich das Game jetzt beenden, so wie es aussieht. Läuft mit dem Bär nach vorne, immer noch als 1 getankt, nochmal schön Rohr gezündet von Sasa, läuft jetzt oben rum, die Bäume können gleich zum Fight kommen, von der rechten Seite haben wir Soju mit dabei, Rejuvenation auf den Berg gekauft, jetzt hier, Bären gegen Bären. Sogar der Scheiner wieder. Über 200.000 Dollar Preisgeld stehen bei den World Cyber Games auf dem Spiel. In den Wettkämpfen dominieren wie so häufig die Spieler aus Asien. In Südkorea oder China ist E-Sport längst so etwas wie Volkssport. Eine Massenbewegung, die auch schon ganze Stadien füllt. Die weltbesten Spieler kommen fast alle aus Asien. Das koreanische Fernsehen berichtet daher in einer mehrstündigen Live-Übertragung über die World Cyber Games in Köln. Auch das Pressezentrum übertrifft in seinen Dimensionen die meisten herkömmlichen Sportveranstaltungen. Über 100 Pressevertreter drängen sich an den Computern im Medienzentrum. Über so viel Presseresonanz würden sich sogar die meisten Fußball-Bundesligisten sehr freuen. Aber der E-Sport hat seine ganz eigenen Medien. Kein bekannter Fernsehsender und keine Tageszeitung ist hier vertreten. Es sind die neuen Medien, sprich Internetplattformen, die ihre Reporter nach Köln geschickt haben, um über das Turnier zu berichten. Dass die World Cyber Games 2008 nach Köln vergeben wurden, sei ein klares Zeichen, dass der Computersport auch hierzulande mehr und mehr akzeptiert werde, so Teammanager Alexander Müller. Die Stadt Köln hat sich darum beworben, dass die World Cyber Games nach Köln kommen. Es ist nicht so, dass diese Veranstaltung von einem Sponsor nach Köln gesetzt wird, sondern die Stadt Köln, die Politik selber hat gesagt, wir wollen, dass dieses Event hier in Deutschland stattfindet. Das ist für mich ein eindeutiges Zeichen und von der Turnierlandschaft, von der Sponsorlandschaft ist Deutschland einfach perfekt. Zu der Berichterstattung über die großen Turniere gehört heute ganz selbstverständlich, dass die Wettkämpfe live per Web-TV im Internet übertragen werden. Und zwar durchaus professionell, mit richtigen Fernsehkameras, Studiomoderatoren und den dazugehörigen Siegerinterviews nach den Wettkämpfen. Und wer glaubt, diese Berichterstattung würden nur ein paar wenige Computerfreaks zu Hause auf ihrem Sofa verfolgen, der irrt gewaltig. Denn die Zuschauerzahlen sind mit der steigenden Popularität des E-Sports drastisch angestiegen, erzählt Turnierdirektor Michael Hänig. Wir haben jetzt eine rein deutschsprachige Übertragung, das heißt, unsere Zuschauer sitzen eben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Allerdings haben wir jetzt gestern die Statistiken geguckt, da waren fast ein Viertel auch noch Chinesen. Gestern haben wir halt gemessen, das war der erste Tag, der ist normalerweise nicht unbedingt der stärkste, da waren es 40.000, die zugeschaut haben. Der E-Sport kennt keine Grenzen. Vielleicht macht ihn das bei den jungen Leuten so beliebt. Gitarre spielen im Wettkampf um Medaillen und Preisgeld. Im Computersport ist das längst Realität. Das Spiel Guitar Hero ist eines der meistverkauften Computerspiele der letzten Jahre und wurde daher gerade in den Wettkampfkalender neu aufgenommen. Auf einer Bühne in der Kölner Messehalle findet gerade das Spiel um die Bronzemedaille statt. Deutschland gegen Holland. Die beiden Kontrahenten haben ihre Nationaltrikots an und in der Hand Gitarren aus Kunststoff. Statt Saiten haben die speziellen Wettkampfgitarren mehrere bunte Knöpfe, dort wo normalerweise das Griffbrett ist. Das Ziel: Per Playback wird ein Lied eingespielt. Die Spieler müssen dazu genau im richtigen Moment die richtigen Tasten drücken, entsprechend den Tönen. Es zählt Timing und Geschwindigkeit. Deutschland schafft den zwischenzeitlichen Ausgleich in diesem ungewöhnlichen Wettkampf. Aber am Ende sichert sich Holland die Bronzemedaille. Wo sich der Computersport in den nächsten Jahren noch hin entwickeln wird, kann heute noch niemand abschätzen. Aber die gesellschaftliche Akzeptanz dieses neuen Sports wird weiter wachsen, ist sich Jan-Philipp Reining, der Verantwortliche für die E-Sport-Bundesliga, sicher. Denn auch die Computerkids von heute werden älter. Ich habe meine 30 Jahre erreicht und bin selber noch begeisterter Spieler. Und deswegen ist es eine Generationsfrage, die es langsam wachsen wird. Also ich bin mir sicher, dass ich auch noch mit 60 Jahren spielen werde. Und so glaube ich auch, dass sich das nach und nach auch in die höheren Altersbereiche das Ganze sich entwickeln wird. Und dann wird auch das Verständnis einfach davon wachsen. Natürlich hat ein jetzt 60-Jähriger Probleme, sich damit zu identifizieren. Ganz einfach, weil es ein komplett neues Medium ist, das er nicht kennt. Er kann es nicht verstehen, er sieht nur die Bilder, aber kann nicht nachvollziehen, was es da wirklich heißt, da selber aktiv daran teilzunehmen. Aber der Computersport klopft heute bereits an traditionelle Türen. Im letzten Jahr war E-Sport erstmals offiziell im Rahmenprogramm der Olympischen Spiele vertreten. Es ist also nicht mehr auszuschließen, dass auch Computerspieler irgendwann einmal olympische Medaillen um den Hals tragen. Ein Ende des Booms ist auch für den Medienpsychologen Kai-Uwe Weidlich noch nicht zu erkennen. Im Gegenteil. Seiner Meinung nach wird es auch in Deutschland für die breite Öffentlichkeit mehr und mehr zur Normalität werden, dass es E-Sportler gibt, die wie Superstars behandelt werden. Es ist natürlich schwer zu sagen, was in 10 Jahren sein wird, aber es wird sicherlich viele Menschen geben, die durch die Ausübung von E-Sport A zu regelrechten Stars werden und meines Erachtens dann B natürlich auch zum einen durch die Ausübung des Sports selbst gut verdienen und solche Leute bekommen dann auch, weil sie populär sind, automatisch gute Werbeverträge und werden dann sicherlich Einkommen erzielen, wie sie heute Profisportler erzielen. Davon ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit auszugehen. Schließlich hätte vor 50 Jahren wohl auch niemand gedacht, dass Fußballer oder Tennisspieler eines Tages Millionen verdienen und auf die Titelseiten von Illustrierten kommen. Die spannende Frage für die Zukunft bleibt: Werden die virtuellen Wettkämpfe die realen irgendwann einmal ganz verdrängen? Wird also der Computersport den echten Sport ablösen? Daran werden die meisten heute wohl kaum glauben. Für Insider wie Alexander Müller ist das aber durchaus eine Zukunftsvision. Vielleicht wird in 20 Jahren jemand da sitzen und ein Interview mit einem von uns führen und sagen, naja, vor 20 Jahren haben wir bei der Frage, wird E-Sport irgendwann mal olympisch gelächelt? Die Olympiade gibt es nun nicht mehr seit 10 Jahren. Der E-Sport hat alles abgelöst. Wer weiß es schon.